Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein chronologischer Anlass wie der 125. Todestag Hegels könnte leicht zu dem verführen, was man Würdigung nennt. Aber deren Begriff, wenn er überhaupt je etwas taugte, ist unerträglich geworden. Er meldet den unverschämten Anspruch an, dass, wer das fragwürdige Glück besitzt, später zu leben, und wer berufsmäßig mit dem befasst ist, über den er zu reden hat, darum auch souverän dem Toten seine Stelle zuweisen und damit gewissermaßen über ihn sich stellen dürfe. In den abscheulichen Fragen, was an Kant und nun auch an Hegel der Gegenwart etwas bedeute, und schon die sogenannte Hegel-Renaissance hob vor einem halben Jahrhundert mit dem Anspruch Benedetto Croces an, Lebendiges und Totes in Hegel auseinander zu glauben, in jenen abscheulichen Fragen klingt diese Anmaßung mit. Nicht wird die umgekehrte Frage auch nur aufgeworfen, was die Gegenwart vor Hegel bedeutet. Alle Würdigungen fallen unter das Urteil aus der Vorrede der Phänomenologie des Geistes, das über jene ergeht, die nur darum über den Sachen sind, weil sie nicht in den Sachen sind. Sie verfehlen vorweg den Ernst und das Verpflichtende seiner Philosophie, indem sie ihm gegenüber betreiben, was er mit allem Recht geringschätzig Standpunktphilosophie nannte. Will man nicht mit dem ersten Wort von Hegel abprallen, so muss man, wie unzulänglich auch immer, dem Wahrheitsanspruch seiner Philosophie sich stellen, anstatt sie bloß von oben und darum von unten her zu bereden. Das ist aber darum umso notwendiger, weil die meiste Hegel-Literatur, auch jene, die nicht würdigen, sondern darstellen will, in der Zone umschreibender Unverbindlichkeit angesiedelt ist. Heute wie zu seiner Zeit bereitet Hegels Philosophie die äußersten Schwierigkeiten. Sie haben bis hinauf zu den berühmtesten Namen seine Kritiker verwirrt. Einwände wie der Kierkegaardsche eines bloß vermittelnden Denkens, während doch Kierkegaards Gegenbegriff des qualitativen Sprungs selbst von Hegel stammt, schlugen am Sinn der Hegelschen Philosophie vorbei ins Leere, daher ihre Popularität. Selbst solche, die Hegels Gewalt erfuhren, haben sich immer wieder dabei beschieden, zu umkreisen, was er wollte und meinte, anstatt seiner Forderung der immanenten Kritik sich zu beugen und in ihr, der allein Fruchtbaren, der Wahrheit selbst nachzufragen. Sie konnten sich dabei auf Hegels eigene Vorbehalte gegen herkömmliche logische Formen wie die Definition, das Einzelurteil, die Widerspruchslosigkeit sich stützen. Kaum einem Einzelnen ist denn auch aus solcher Vagheit ein Vorwurf zu machen. Die Bündigkeit der Gedankenführung, die Hegel erheischt, ist auch in seinen eigenen Texten keineswegs voll hergestellt. Das hängt teils mit dem Gehalt seiner Philosophie zusammen, als welche ja unbeirrbare Argumentation verbindet mit Kritik an allem einzelnen Argumentieren oder, wie er es genannt haben würde, reflektieren und räsonieren. Teils aber trägt Schuld die Unmöglichkeit, ganz durchzuführen, was ihm vor Augen stand, nämlich die Kraft des Ganzen mit der Kraft des Einzelnen, des Details, auf jeder Stufe des Gedankens in eins zu setzen. Die Überforderung des Gedankens, die in Hegel selbst steckt, hat oftmals seine Philosophie dort den Charakter des bloß Programmatischen aufgeprägt, wo sie bereits Ausführung zu sein beansprucht. Daraus zieht sie gleich anderen geschlossenen Denksystemen den fragwürdigen Vorteil, keinerlei Kritik zulassen zu müssen. Eine jede an Details bleibe partiell, verfehle das Ganze, das ohnehin dieser Kritik Rechnung trage. Umgekehrt aber sei das Ganze als Ganzes zu kritisieren, abstrakt unvermittelt und sehr am Grundmotiv der Hegelschen Philosophie vorbei, dass sie auf keinen Spruch, kein Allgemeinprinzip sich abdestillieren lasse und nur als Totalität im konkreten Zusammenhang all ihrer Momente sich ausweise. Danach wird man Hegel ehren, einzig indem man sich von jener gleichsam mythologischen Verstricktheit eines Verfahrens, das es auf jeden Fall falsch zu machen scheint, nicht einschüchtern lässt und, anstatt ihm gnädig oder ungnädig Verdienste zu- oder abzusprechen, dem Ganzen nachgeht, auf das er selber ging. Die Motive dazu, die ich anmelde, gehören ebenso Max Horkheimer wie mir. Die Philosophie, um die wir beide uns bemühen, ist eine. Kaum ein theoretischer Gedanke von einiger Tragweite heute wird wohl der Erfahrung des Bewusstseins und wahrhaft nicht des Bewusstseins allein, sondern der Leibhaften der Menschen gerecht, der nicht Hegelsche Philosophie in sich aufgespeichert hätte. Das ist aber nicht mit dem armseligen Aperçu zu erklären, der absolute Idealist wäre ein ebenso großer Realist, zumal ein Mann von scharfem historischem Blick gewesen. Die inhaltlichen Einsichten Hegels, die bis zur Unversöhnlichkeit der Widersprüche in der bürgerlichen Gesellschaft sich vorwagten, sind nicht von der Spekulation wie von einer lästigen Zutat zu reinigen, sondern sind von deren Gewalt gezeitigt und verlieren ihre Substanz, sobald man sie als bloß empirische Aussagen liest. Die von Fichte stammende, von Hegel ganz durchgeführte Lehre, das a priori sei auch das a posteriori, ist keine verwegene Floskel, sondern Hegels Lebensnerv. Wo Hegel das Material zum Sprechen verhält, ist der Gedanke der ursprünglichen, sich entzweienden und wiedervereinigenden Identität von Subjekt und Objekt im Geist am Werk. Sonst bliebe der unerschöpflich reiche Inhalt des Systems entweder bloße Faktenanhäufung und vorphilosophisch oder bloß dogmatisch und ohne Stringenz. Mit Recht hat Richard Krone sich dagegen gewandt, die Geschichte des deutschen Idealismus als einen geradlinigen Fortschritt von Hegel zu Schelling zu beschreiben. Vielmehr erwehrte sich Hegel des dogmatischen Moments der Schellingschen Naturphilosophie durch Rückgriff auf den fichteschen und selbst kantischen erkenntnistheoretischen Impuls. Die Dynamik der Phänomenologie des Geistes hebt erkenntnistheoretisch an, um dann freilich, wie es bereits die Einleitung skizziert, die Position einer isolierten oder nach Hegelscher Sprache abstrakten Erkenntnistheorie zu sprengen. Die Fülle des Gegenständlichen, die bei Hegel vom Gedanken gedeutet wird und ihrerseits ihn nährt, fällt also nicht sowohl einer realistischen Sinnesart zu, als der Versenkung des Geistes in sich selber oder, in seinen Worten, dem in sich hineingehen, sich zusammenziehen des Seins. Wollte man, um den materialen Gehalt der Hegelschen Philosophie gegenüber der angeblich veralteten und willkürlichen Spekulation zu retten, ihren Idealismus ausmerzen, man behielte nichts als Positivismus hier, schale Geistesgeschichte dort in der Hand. Sein Unbezwingliches ist aber auch von ganz anderem Rang als dem der Einbettung in Zusammenhänge, vor denen die Einzelwissenschaften die Augen verschlossen. Sein System ist so wenig eine wissenschaftliche Dachorganisation wie ein Konglomerat genialer Beobachtungen. Beim Studium seines Werkes will es einen zuweilen bedünken, als wäre der Fortschritt, den der Geist durch klare Methodologie, wie durch hieb- und stichfeste Empirie, seit Hegels Tod und gegen ihn gemacht zu haben, sich einbildet, der einer einzigen Regression, während den Philosophen, die glauben, etwas von seinem Erbe festzuhalten, meist jener konkrete Inhalt entgleitet, an dem Hegels Gedanke sich erst erprobt. Ich erinnere etwa an die vor allem von Köhler zu einer Art Philosophie ausgeweitete Gestalttheorie. Hegel hat den Vorrang des Ganzen vor seinen endlichen, unzulänglichen und in ihrer Konfrontation mit dem Ganzen widerspruchsvollen Teilen bereits erkannt. Aber er hat so wenig aus dem abstrakten Prinzip der Ganzheit eine Metaphysik abgeleitet, wie das Ganze als solches im Namen der guten Gestalt verherrlicht. So wenig die Teile von ihm gegen das Ganze als dessen Elemente verselbstständigt werden, so sehr weiß der Kritiker der Romantik, dass das Ganze nur durch die Teile hindurch, nur durch den Riss, die Entfremdung, die Reflexion, kurz all das, was der Gestalttheorie anathema ist, sich realisiert. Sein Ganzes ist überhaupt nur als Inbegriff der je über sich hinausweisenden und sich auseinander hervorbringenden Teilmomente, nicht jenseits von ihnen. Darauf zielt seine Kategorie der Totalität. Sie ist unvereinbar mit jeglicher harmonistischen Neigung, mag immer auch der späte Hegel subjektiv solche Neigungen gehegt haben. Begehrt aber in ihrer Deutung durch Max Scheler die moderne Gestalttheorie auf gegen den herkömmlichen erkenntnistheoretischen Subjektivismus, interpretiert sie das für die gesamte kantische Tradition entqualifizierte, chaotische Sinnesmaterial, die Gegebenheit des Phänomens, als ein bereits bestimmtes und strukturiertes. So hat Hegel eben diese Bestimmtheit des Objekts mit allem Nachdruck hervorgehoben, ohne doch darüber die sinnliche Gewissheit, mit deren Kritik die Phänomenologie des Geistes beginnt, zu vergötzen. Gerade durch den absoluten Idealismus, der nichts mehr außerhalb des zum Unendlichen erweiterten Subjekts stehen lässt, sondern alles in den Stromkreis der Immanenz hineinzieht, wird der Gegensatz zwischen form- und sinnverleihendem Bewusstsein und bloßem Stoff ausgelöscht. Alle spätere Kritik am sogenannten Formalismus der Erkenntnistheorie wie der Ethik findet sich explizit in Hegel, ohne dass er doch darum, wie Schelling vor ihm und heute die Existenzialontologie mit einem Satz ins angeblich Konkrete sprenge. Die schrankenlose Expansion des Subjekts zum absoluten Geist bei ihm hat zur Konsequenz, dass als diesem Geist innewohnendes Moment nicht bloß das Subjekt, sondern auch das Objekt sachhaltig und mit allem Anspruch seines eigenen Seins auftritt. So ist die viel bewunderte materiale Fülle Hegels selbst Funktion des spekulativen Gedankens. Er erst hat ihm dazu verholfen, nicht länger bloß über die Instrumente des Erkennens, sondern dessen wesentliche Gegenstände, Wesentliches auszusagen, ohne doch je die kritische Selbstreflexion des Bewusstseins zu suspendieren. Soweit von einem Realismus bei Hegel die Rede sein kann, liegt er im Zug seines Idealismus, ist nicht diesem heterogen. Tendenziell greift bei Hegel der Idealismus über sich selber hinaus. Gerade die äußerste idealistische Spitze seines Denkens, die Konstruktion des Subjektobjekts, ist keineswegs als Übermut des losgelassenen Begriffs abzutun. Bereits bei Kant bildet die geheime Kraftquelle die Idee, dass die in Subjekt und Objekt entzweite Welt, in der wir gleichsam als Gefangene unserer eigenen Konstitution nur mit Phänomena zu tun haben, nicht das Letzte sei. Dem fügt Hegel ein Unkantisches hinzu, dass wir, indem wir den Block, die Grenze unserer Erkenntnis begrifflich fassen, die der Subjektivität gesetzt ist, indem wir diese als bloße Subjektivität durchschauen, bereits über die Grenze hinaus sind. Hegel, in sehr vielem Betracht ein zu sich selbst gekommener Kant, wird davon getrieben, dass Erkenntnis, wenn es das überhaupt gibt, der eigenen Idee nach die Ganze sei, dass jedes einseitige Urteil durch seine bloße Form doch das Absolute meine und nicht ruhe, bis es im Absoluten aufgehoben ist. Der spekulative Idealismus verachtet nicht tollkühn die Grenze der Möglichkeit von Erkenntnis, sondern sucht nach Worten dafür, dass eigentlich jeder Erkenntnis, die eine ist, die Anweisung auf Wahrheit schlechthin innewohnt. Dass Erkenntnis, um überhaupt eine und keine bloße Verdopplung des Subjekts zu sein, mehr sei als bloß subjektiv. Objektivität gleich der objektiven Vernunft des Platon, deren Erbschaft mit der subjektiven Transzendentalphilosophie bei Hegel chemisch sich durchdringt. Gut hegelisch durfte man sagen und gleichzeitig durch eine Interpretation, die ihn nochmals reflektiert, ihn zentral verändern. Es werde gerade die Konstruktion des absoluten Subjekts bei ihm, einer in Subjektivität unauflöslichen Objektivität, gerecht. Erst der absolute Idealismus gibt paradox genug die Methode frei, welche in der Einleitung der Phänomenologie das bloße Zusehen heißt. Nur darum vermag Hegel von der Sache aus zu denken, ihrem eigenen Gehalt gleichsam passiv sich zu überantworten, weil sie Kraft des Systems bezogen wird auf ihre Identität mit dem absoluten Subjekt. Die Sachen reden selber in einer Philosophie, die sich stark macht, zu beweisen, dass sie selber eins sei mit den Sachen. So sehr der Fichteaner Hegel den Gedanken der Setzung, der Erzeugung durch den Geist betont, so durch und durch aktiv, praktisch sein Entwicklungsbegriff gedacht ist, so passiv ist er daher gleichzeitig in der Ehrfurcht vorm Bestimmten, das zu begreifen nichts anderes bedeutet, als seinem eigenen Begriff zu gehorchen. In der modernen Phänomenologie Husserls spielt die Lehre von der spontanen Rezeptivität ihre Rolle. Auch sie ist hegelisch durch und durch, nur eben bei ihm nicht beschränkt auf einen bestimmten Typus von Akten des Bewusstseins, sondern entfaltet auf allen Stufen der Subjektivität wie der Objektivität. Überall beugt Hegel sich dem eigenen Wesen des Objekts. Überall wird es ihm erneut unmittelbar. Aber eben solche Unterordnung unter die Disziplin der Sachen verlangt die äußerste Anstrengung des Begriffs. Sie triumphiert in dem Augenblick, da die Intentionen des Subjekts erlöschen in dem Gegenstand. Die statische Zerlegung der Erkenntnis in Subjekt und Objekt, die der heute akzeptierten Wissenschaftslogik selbstverständlich dünkt, jene Residualtheorie der Wahrheit, der zufolge objektiv sei, was nach Durchstreichung der sogenannten subjektiven Faktoren übrig bleibt, wird von der Hegelschen Kritik bis ins Innerste getroffen. Darum so tödlich, weil er ihr keine irrationale Einheit von Subjekt und Objekt entgegensetzt, sondern die je voneinander sich unterscheidenden Momente des Subjektiven und Objektiven festhält und doch wiederum als durcheinander Vermittelte bewegt. Das im Bereich der sogenannten Gesellschaftswissenschaften, überall dort, wo das Objekt selber durch Geist vermittelt ist, die Fruchtbarkeit der Erkenntnis nicht durch die Ausschaltung des Subjekts, sondern vielmehr Kraft dessen höchster Intensität durch all seine Innervationen und Erfahrungen hindurch gerät, diese Einsicht, die heute erst den widerstrebenden Sozialwissenschaften durch die Reflexion auf ihre Arbeit abgezwungen wird, stammt aus dem Systemcharakter Hegels. Sie verleiht ihm die wissenschaftliche Überlegenheit über den Wissenschaftsbetrieb, der, während er gegen das Subjekt wütet, aufs vorwissenschaftliche Registrieren bloßer unverbundener Fakten, Gegebenheiten, Meinungen aufs hinfälligste, zufälligste Subjektive regrediert. So rückhaltlos Hegel der Bestimmtheit seines Gegenstandes, eigentlich der objektiven Dynamik der Gesellschaft sich anvertraut, so gründlich ist er doch, vermöge seiner in jede sachhaltige Erkenntnis hineinreichenden Konzeption des Verhältnisses von Subjekt und Objekt gefeit, gegen die Versuchung des unkritischen Akzeptierens der Fassade. Die Dialektik von Wesen und Erscheinung ist nicht umsonst in die Mitte der Hegelschen Wissenschaft der Logik gerückt. Daran ist zu erinnern, in einer Situation, in der die Verwalter der Dialektik in deren materialistischer Version die offizielle Denkerei des Ostblocks die Dialektik zur unreflektierten Abbildtheorie erniedrigte. Einmal des kritischen Fermentes bar schickt sie sich so gut zum Dogmatismus wie einst die Unmittelbarkeit von Schellings intellektueller Anschauung, gegen welche die Spitze der Hegelschen Polemik sich richtete. Hegel hat den kantischen Kritizismus zu Ehren gebracht, indem er den kantischen Dualismus von Form und Inhalt selber kritisierte, die starren Differenzbestimmungen von Kant und Hegels Interpretation zufolge auch noch von Fichte in die Dynamik hineinriss, ohne doch die Unauflöslichkeit der Momente einer unmittelbaren Planenidentität zu opfern. Seinem Idealismus wird die Vernunft zur kritischen, in einem Kant nochmals reflektierenden Sinn als negative, die Statik der gleichwohl festgehaltenen Momente bewegende. Die von Kant einander entgegengesetzten Pole, wie Form und Inhalt, Natur und Geist, Theorie und Praxis, Freiheit und Notwendigkeit, Ding an sich und Phänomen, werden allesamt von ihm durchdrungen, derart, dass keine dieser Bestimmungen abschlusshaft stehen bleibt. Eine jede bedarf, um gedacht werden und sein zu können, von sich aus genau jenes anderen Moments, das bei Kant ihr entgegengesetzt wird. Vermittlung heißt daher bei Hegel niemals, wie das seit Kierkegaard verhängnisvollste Missverständnis es sich ausmalt, ein mittleres zwischen den Extremen, sondern die Vermittlung ereignet sich durch die Extreme hindurch in diesen selber. Das ist der radikale, mit allem Moderantismus unvereinbare Aspekt Hegels. Was die traditionelle Philosophie als ontologische Grundbestände auszukristallisieren hofft, sind, so erweist er, nicht diskret gegeneinander abgesetzte Ideen, sondern eine jegliche verlangt ihr Gegenteil, und das Verhältnis aller zueinander ist ein Prozess. Dadurch aber verändert der Sinn von Ontologie sich so eingreifend, dass es müßig dünkt, ihn, wie heute manche Hegel-Interpreten es möchten, auf eine sogenannte Grundstruktur länger anzuwenden, deren Wesen es eben ist, nicht Grundstruktur, kein letztlich zugrunde liegendes, kein Hypokeimenon zu sein. Wie im Sinne Kants keine Welt, kein Konstitutum ohne die subjektiven Bedingungen der Vernunft, des Konstituents möglich ist, so fügt Hegels Selbstreflexion des Idealismus hinzu, ist auch kein Konstituenz, so sind keine erzeugenden Bedingungen des Geistes möglich, die nicht von tatsächlichen Subjekten und damit schließlich selber von einem nicht bloß subjektiven von Welt abstrahiert wären. Das verhängnisvolle Erbe der traditionellen Metaphysik, die Frage nach einem letzten Prinzip, auf das alles sich müsse zurückführen lassen, ist von Hegel Kraft der insistenten Antwort abgeworfen. Der Prozess, der das bewirkt, ist die Dialektik. Sie lässt sich keinem methodischen oder ontologischen Prinzip vergleichen, das da die Hegelsche Philosophie ähnlich charakterisiere wie die Ideenlehre den mittleren Platon oder die Monadologie Leibniz. Dialektik heißt weder ein bloßes Verfahren des Geistes, durch das er sich der Verbindlichkeit seines Objekts entzöge. Bei ihm leistet sie buchstäblich das Gegenteil, die permanente Gegenüberstellung des Objekts mit seinem eigenen Begriff, noch ist Dialektik eine Weltanschauung, in deren Schema man die Realität zu pressen hätte. So wenig die Dialektik der Einzeldefinition hold ist, so wenig fügt sie selber sich irgendeiner solchen. Sie ist das unbeirrte Bemühen, kritisches Bewusstsein der Vernunft von sich selbst mit der kritischen Erfahrung der Gegenstände zusammenzuzwingen. Der scientifische Begriff der Verifizierung ist beheimatet in jenem Reich getrennter, starrer Begriffe wie Theorie und Erfahrung, dem Hegel den Krieg ansagte. Wollte man aber justament seiner eigenen Verifizierung nachfragen, so hat genau jene Lehre von der Dialektik, welche die Ignoranz als Zwangsjacke der Begriffe abzufertigen pflegt, in der jüngsten geschichtlichen Phase sich verifiziert in einem Maß, das über den Versuch, sich ohne die vermeintliche Willkür solcher Konstruktion nach dem zu richten, was der Fall sei, das Urteil spricht. Der Hitler hat der eigenen Ideologie nach und als tolerierter Büttel stärkerer Interessen geglaubt, den Bolschewismus zu vertilgen. Und sein Krieg ist es gewesen, der den Riesenschatten der slawischen Welt über Europa brachte, jener slawischen Welt, von der Hegel bereits ahnungsvoll sagte, dass sie noch nicht in die Geschichte eingetreten sei. Befähigt aber wurde Hegel dazu nicht durch einen historischen Prophetenblick, für den er nichts gefühlt hätte als Verachtung, sondern durch eben jene konstruktive Kraft, die ganz eingeht in das, was ist, ohne dass sie doch auf sich selbst als Vernunft, Kritik und Bewusstsein der Möglichkeit verzichtete. Wenn die Hegelsche Vernunft sich dagegen wehrt, bloß subjektiv und negativ zu sein und immer wieder als Sprecherin des dieser subjektiven Vernunft entgegengesetzten fungiert, ja mit Gusto am Vernunftwidrigen die Vernunft aufspürt, so will Hegel nicht bloß den Aufbegehrenden dadurch zum Gehorsam verhalten, dass er ihm das Heteronome und Entfremdete schmackhaft macht, wie wenn es seine eigene Sache wäre. Er will auch nicht bloß ihn darüber belehren, dass es nichts nütze, wieder den Stachel zu löken. Sondern Hegel hat bis ins Innerste gespürt, dass nur durch jenes Entfremdete, nur gleichsam durch die Übermacht der Welt über das Subjekt hindurch, die Bestimmung des Menschen überhaupt sich realisieren kann. Er soll noch die ihm feindlichen Mächte sich zueignen, gewissermaßen in sie hineinschlüpfen. Hegel hat in der Geschichtsphilosophie den berühmten Begriff der List der Vernunft eingeführt, um plausibel zu machen, wie die objektive Vernunft, die Verwirklichung der Freiheit, sich vermöge der blinden, unvernünftigen Leidenschaften der historischen Individuen verwirklicht. Diese Konzeption verrät etwas vom Erfahrungskern des Hegelschen Denkens. Es ist listig insgesamt. Es erhofft sich den Sieg über die Übergewalt der Welt, die es ohne Illusion durchschaut, davon, dass es diese Übergewalt gegen sie selber wendet, bis sie ins andere umschlägt. Hegel definiert in dem von Eckermann überlieferten Gespräch mit Goethe, in dem er Farbe bekannte, wie selten sonst, die Dialektik als den organisierten Widerspruchsgeist. Darin ist nicht zuletzt jene Art von List benannt, etwas von grandioser Bauernschlauheit, die so lange gelernt hat, unter den Mächtigen sich zu ducken und ihrem Bedürfnis sich anzuschmiegen, bis sie ihnen die Macht entwinden kann. Die Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft aus der Phänomenologie des Geistes plaudert das aus. Bekannt ist, dass Hegel sein Leben lang, auch als angeblich preußischer Staatsphilosoph, seinen schwäbischen Dialekt gesprochen hat, und in den Berichten über ihn wird stets wieder die bei dem ausnehmend schwierigen Schriftsteller überraschende Einfachheit des Wesens hervorgehoben. Unbeirrt hielt er dem Ursprung die Treue, Bedingung eines starken Ichs und jeglicher Erhebung des Gedankens. Auch ein unaufgelöstes Moment falscher Positivität spielt hinein. Er fixiert das je Gegebene, worin er sich nun einmal findet, so wie einer, der glaubt, seine Würde zu bekräftigen, indem er durch Geste oder Wort bekundet, er sei halt ein geringer Mann. Aber jene Naivität des Unnaiven, die im System ihre Entsprechung hat, an der Wiederherstellung von Unmittelbarkeit auf allen seinen Stufen, bezeugt doch wiederum geniale Verschlagenheit, zumal den dumm perfiden Vorwurf des Gekünstelten und Überspitzten gegenüber, der seitdem unverdrossen gegen jeden dialektischen Gedanken nachgeplappert wird. In der Naivität des Gedankens, der seinem Gegenstand so nahe ist, als wäre er auf Du mit ihm, hat der sonst nach Horkheimers Wort so erwachsene Hegel ein Stück Kindheit sich gerettet, die Courage zur Schwäche, der ihr Ingenium eingibt, sie überwinde schließlich doch das Stärkste. Freilich ist auch unter diesem Aspekt die Hegelsche Philosophie, dialektischer vielleicht als sie selbst vermeint, auf des Messers Schneide, zwischen dem krass Entgegengesetzten. Denn so wenig sie, nach seinem eigenen Wort, auf das Erkennen der Wahrheit Verzicht leisten will, so unleugbar ist doch ihr resignativer Zug. Bestehendes will sie eben doch als Vernünftiges rechtfertigen und die Reflexion, die dagegen sich sträubt, mit der Überlegenheit des Vaters behandeln, der darauf pocht, wie schwer die Welt sei und daraus die Weisheit zieht, sie lasse sich nicht verändern. Wenn irgendwo, war an dieser Stelle Hegel bürgerlich. Aber selbst darüber zu Gericht zu sitzen, wäre subaltern. Die fragwürdigste und darum auch verbreiteteste seiner Lehren, die, das Wirkliche sei vernünftig, war nicht bloß apologetisch, sondern Vernunft findet sich bei ihm in Konstellation mit Freiheit. Freiheit und Vernunft sind Nonsens ohne einander. Nur soweit das Wirkliche transparent auf die Idee der Freiheit, nämlich die reale Selbstbestimmung der Menschheit ist, kann es für vernünftig gelten. Wenn dies Erbe der Aufklärung aus Hegel eskamotiert wird und wenn man eifert, dass seine Logik eigentlich mit der vernünftigen Einrichtung der Welt nichts zu tun habe, so verfälscht man ihn. noch wo er in seiner späteren Zeit das Positive, das er in seiner Jugend angriff, das, was einmal ist, verteidigt, appelliert er an die Vernunft, die jenes Bloßseiende als mehr denn bloßseiend und am Aspekt des Selbstbewusstseins und der Selbstbefreiung der Menschen begreift. So wenig der absolute Idealismus Hegels von seinem subjektiven Ursprung in der selbsterhaltenden Vernunft der Einzelnen kann losgerissen werden, so wenig auch ihr objektiver Vernunftbegriff. Schon in Kants Geschichtsphilosophie schlägt Selbsterhaltung Kraft der eigenen Bewegung in Objektivität, in Menschheit, in eine richtige Gesellschaft um. Das allein hat Hegel dazu vermocht, die subjektive Vernunft, notwendiges Moment des absoluten Geistes, als das zugleich Allgemeine zu bestimmen. Die Vernunft des je Einzelnen, mit dem die Hegelsche Bewegung des Begriffs in der Dialektik der sinnlichen Gewissheit einsetzt, ist, auch wenn sie es nicht weiß, immer bereits potenziell die Vernunft der Gattung. So viel ist wahr, auch an jener sonst unwahren Lehre der Idealisten, welche das transzendentale Bewusstsein, das die Abstraktion von Individuellem ist, trotz seiner genetischen und logischen Verwiesenheit auf Individuelles zum an sich Seienden und Substantiellen erhebt. Der Janus-Charakter der Hegelschen Philosophie offenbart sich vorab an der Kategorie des Individuellen. Er durchschaut so gut wie nur Schopenhauer, der ihn schmählich verkannte, das Moment des Scheins an der Individuation, die Verstocktheit des Beharrens auf dem, was man bloß selber ist, die Enge und Partikularität des Einzelinteresses. Aber er hat gleichwohl die Objektivität oder das Wesen nicht von seiner Beziehung zum Individuum und zum Unmittelbaren losgerissen. Das Allgemeine ist immer zugleich das Besondere und das Besondere das Allgemeine. Indem die Dialektik dies Verhältnis auseinanderlegt, wird sie dem gesellschaftlichen Kraftfeld gerecht, in dem alles Individuelle vorweg bereits gesellschaftlich präformiert ist und in dem doch nichts anders als durch die Individuen hindurch sich realisiert. So wenig wie Subjekt und Objekt sind die Kategorien von Besonderem und Allgemeinem, von Individuum und Gesellschaft stillzustellen oder auch nur der Prozess zwischen beiden als einer zwischen sich selbst gleichbleibenden Polen zu deuten. Der Anteil beider Momente, ja, was sie überhaupt sind, ist nur in der historischen Konkretion auszumachen. Wenn gleichwohl in der Konstruktion der Hegelschen Philosophie ein schwerer Akzent auf das Allgemeine gegenüber der Hinfälligkeit des Individuums Substanzielle schließlich auf das Institutionelle fällt, so spricht auch daraus mehr als das Einverständnis mit dem Weltlauf, mehr als der billige Trost über die Hinfälligkeit der Existenz, sie sei eben bloß hinfällig. Dem Hegelschen Vertrauen auf die theoretische Vernunft, es sei ihr doch möglich, kommt das Wissen gleich, dass nur dann die Vernunft Hoffnung hat, sich zu verwirklichen, vernünftige Wirklichkeit zu werden, wenn sie den Hebelpunkt zeigt, von dem aus die uralte Last der Mythos aus den Angeln zu heben ist. Die Last ist das bloß Seiende, der Hebelpunkt dessen eigene Vernunft. Die Hegelsche Apologetik und Resignation ist die bürgerliche Charaktermaske, welche die Utopie vorgebunden hat, um nicht sogleich erkannt zu werden, um nicht ohnmächtige Utopie zu bleiben. Wie wenig Hegels Philosophie im Begriff der Bürgerlichkeit sich erschöpft, wird am sinnfälligsten vielleicht in seiner Stellung zur Moral. Sie bildet ein Moment der Kritik, welche er an der Kategorie der Individualität überhaupt übt. Er hat als erster wohl in der Phänomenologie ausgesprochen, dass der Riss zwischen Ich und Welt durchs Ich selber nochmals hindurchgeht, dass er sich nach Kronos Worten ins Individuum hinein fortsetzt und es spaltet nach der objektiven und subjektiven Vernünftigkeit seines Wollens und Tuns. Früh hat Hegel gewusst, dass das Individuum selbst sowohl ein gesellschaftlich funktionierendes, durch die Sache, nämlich seine Arbeit bestimmtes, wie ein Wesen für sich selbst mit spezifischen Neigungen, Interessen und Anlagen ist und dass diese beiden Momente divergieren. Dadurch aber wird das rein moralische Handeln, indem das Individuum ganz und gar sich selbst zu gehören und sich selbst das Gesetz zu geben wähnt, zweideutig zum Selbstbetrug. Hat die moderne analytische Psychologie erkannt, dass, was der Einzelmensch über sich denkt, scheinhaft in weitem Maß bloße Rationalisierung ist, so hat auch sie ein Stück Hegelscher Spekulation nach Hause gebracht. Den Übergang des reinen moralischen Selbstbewusstseins zur Heuchelei, der dann bei Nietzsche geradezu der kritische Angriffspunkt der Philosophie überhaupt wird, leitete Hegel aus dem Moment seiner objektiven Unwahrheit ab. Formulierungen wie die der Phänomenologie vom harten Herzen, das da auf die Reinheit des Pflichtgebotes pocht, fallen gewiss historisch noch in den Zusammenhang der nachkantischen, etwa Schillerschen Kritik an der rigorosen kantischen Ethik, präludieren aber zugleich bereits Nietzsches Lehre vom Ressentiment, von der Moral als Rache. Der Satz Hegels, dass es kein moralisch Wirkliches gebe, ist kein bloßes Durchgangsmoment zu seiner Lehre von der objektiven Sittlichkeit. In ihm bricht bereits die Erkenntnis durch, dass das Moralische sich keineswegs von selbst versteht, dass das Gewissen richtiges Handeln nicht verbürgt und dass die reine Selbstversenkung des Ichs in das, was zu tun oder nicht zu tun sei, in Widersinn und Eitelkeit verstrickt. Hegel verfolgt einen Impuls der radikalen Aufklärung weiter. Er setzt das Gute, dem empirischen Leben, nicht als abstraktes Prinzip, als sich selbst genügende und darum unerreichbare Idee entgegen, sondern bindet es dem eigenen Gehalt nach an die Herstellung eines richtigen Ganzen, an das eben, was in Kants Kritik der praktischen Vernunft unter dem Namen der Menschheit auftritt. Damit transzendiert Hegel die bürgerliche Trennung des Ethos als einer zwar unbedingt verpflichtenden, aber doch bloß fürs Subjekt geltenden Bestimmung von der angeblich bloß empirischen Objektivität der Gesellschaft. Das ist eine der großartigsten Perspektiven der Hegelschen Vermittlung des a priori und des a posteriori. Ungeahnt die Schärfe einer Formulierung wie diese. Die Beziehung eines Individuums als eines Unmoralischen fällt, indem die Moralität überhaupt unvollendet ist, an sich hinweg, hat also nur einen willkürlichen Grund. Der Sinn und Inhalt des Urteils der Erfahrung ist dadurch allein dieser, dass einigen die Glückseligkeit an und für sich nicht zukommen sollte, das heißt, er ist Neid, der sich zum Deckmantel die Moralität nimmt. Der Grund aber, warum andern das sogenannte Glück zuteil werden sollte, ist die gute Freundschaft, die ihnen und sich selbst diese Gnade, das heißt diesen Zufall, gönnt und wünscht. Soweit Hegel. Und so hätte kein bloßer Bürger geredet. Zur bürgerlichen Verherrlichung des Bestehenden gehört ja immer auch der Wahn hinzu, dass das Subjekt, das bloß für sich Seiende, als welches im Bestehenden das Subjekt sich selbst notwendig erscheint, des Guten mächtig sei. Ihn hat Hegel zerstört. Seine Kritik an der Moral, ist unversöhnlich mit jener Apologetik der Gesellschaft, welche, um sich in ihrer eigenen Ungerechtigkeit am Leben zu erhalten, der moralischen Ideologie des Einzelnen, nämlich seines Verzichts auf Glück, bedarf. Meine Damen und Herren, ist einmal das Klischee von Hegels Bürgerlichkeit durchschaut, so wird man auch nicht länger mehr der Suggestion von Schopenhauer und dann von Kierkegaard erliegen, welche die Person Hegels als konformistisch, unbeträchtlich abwerten und daraus ein Verdikt gegen seine Philosophie herleiten. Gewiss war er kein existenzieller Denker in dem von Kierkegaard inaugurierten und heute zur selbstgefälligen Phrase verderbten Sinn. Aber dass die jüngste Lesart des Persönlichkeitskults nicht auf ihn passt, macht ihn nicht zu dem wohlbestallten, unbekümmert ums Leiden der Menschen dozierenden Professor, als den Kierkegaard und Schopenhauer ihn mit so viel Erfolg bei der Nachwelt angeschwärzt haben. Jener Schopenhauer, der persönlich Hegel gegenüber unendlich viel weniger Humanität und Largesse bekundete als der Ältere ihm gegenüber, der ihn habilitierte, obwohl er im Kolloquium in einen törichten Wortstreit sich gegen den Philosophen arrogant als gediegener, naturwissenschaftlich kompetenter Forscher aufspielte. Aber Hegels Kritik hat jene Vorstellung von Existenz, die gegen ihn auftrumpft, überflügelt, längst ehe Existenz, der philosophierende Mensch und seine Eigentlichkeit sich in die Brust warf und dann auch akademisch etablierte. Wie die bloße empirische Person dessen, der denkt, hinter der Gewalt und Objektivität des Gedankens, den er denkt, zurückbleibt, wann immer der Gedanke einer ist, so ist der Anspruch der Wahrheit eines Gedankens nicht dessen Angemessenheit an den Denkenden, nicht die bloße Wiederholung dessen, was er ohnehin bloß ist, sondern solcher Anspruch bewährt sich an dem, was über die Befangenheit im bloßen Dasein hinausgeht und worin der einzelne Mensch, damit es endlich gelinge, sich seiner selbst entäußert. Von dieser Entäußerung zeugt Hegels leidvolle Gebärde, das zerdachte Antlitz dessen, der sich buchstäblich zu grauer Asche verbrannte. Hegels bürgerliche Unscheinbarkeit ist der unermeßlichen, mit der eigenen Unmöglichkeit gezeichneten Anstrengung, das Unbedingte zu denken, zum Guten angeschlagen. Einer Unmöglichkeit, die Hegels Philosophie als Inbegriff von Negativität selbst in sich reflektiert. Demgegenüber ist der Appell an Echtheit, Wagnis, Grenzsituation bescheiden. Wenn es wahrhaft des denkenden Subjekts in der Philosophie bedarf, wenn ohne jenes Element, das heute unter dem wahren Zeichen des Existenziellen gehandelt wird, keine Einsicht in die Objektivität der Sache selbst geraten kann, dann legitimiert jenes Moment sich nicht, wo es bei sich verharrt, sondern wo es Kraft der von der Sache ihm auferlegten Disziplin seine Selbstsetzung zerbricht und in der Sache untergeht. Das ist die Bahn Hegels wie kaum die eines anderen. Im gleichen Augenblick aber, wo das existenzielle Moment sich selbst als Grund der Wahrheit behauptet, wird es schon zur Lüge. Auch ihr gilt Hegels Hass gegen die, welche der Unmittelbarkeit ihrer Erfahrung das Recht der ganzen Wahrheit zuwogen. Unvergleichlich die Fülle von Erfahrung, von der bei ihm der Gedanke zehrt. Sie ist in den Gedanken selber geschlagen, nirgends als bloßer Stoff, als Material oder gar als Beispiel und Beleg ihm äußerlich. Der abstrakte Gedanke wird durch das Erfahrene, der bloße Stoff, durch den Zug des Denkens ins Lebendige zurückverwandelt. An jedem Satz der Phänomenologie des Geistes wäre das zu demonstrieren. Was man an Künstlern meist zu Unrecht rühmt, war Hegel in der Tat beschieden, Sublimierung. Er wahrhaft hat das Leben am farbigen Abglanz, an der Wiederholung im Geiste. Aber man darf sich die Sublimierung bei ihm keineswegs als eins mit Verinnerlichung vorstellen. Seine Lehre von der Entäußerung, wie die Kritik der für sich seienden und verblendeten, eitlen Subjektivität, die er parallel mit Goethe übt und die über den Idealismus hinausdrängt, ist der Verinnerlichung entgegengesetzt, und auch die Person zeigt von dieser kaum die Spur. Der Mensch Hegel hat, wie das Subjekt seiner Lehre, im Geist beides, Subjekt und Objekt in sich hineingesaugt. Das Leben seines Geistes ist in sich das volle Leben noch einmal. Sein Zurücktreten vom Leben ist daher mit der Ideologie der Gelehrtenentsagung nicht zu verwechseln. Als sublimierter Geist tönt die Person vom Auswendigen, Leibhaften so wie nur große Musik. Hegels Philosophie rauscht. Wie bei seinem ihm hörigen Kritiker Kierkegaard könnte man von einem spirituellen Leib reden. Seine Braut, die Baronesse Maria von Tucher, hat ihm verübelt, dass er einem Brief, den sie an Hegels Schwester geschrieben hatte, die Worte hinzufügte: Du siehst daraus, wie glücklich ich für mein ganzes übriges Wesen mit ihr sein kann und wie glücklich mich solcher Gewinn einer Liebe, auf den ich mir kaum noch Hoffnung in der Welt machte, bereits schon macht, insofern Glück in der Bestimmung meines Lebens liegt. Diese privaten Worte sind der ganze antiprivate Hegel. Ihr Gedanke kleidet sich später im Zarathustra in die poetisierende Form: Trachte ich denn nach Glück, ich trachte nach meinem Werke. Aber die fast geschäftsmännische Trockenheit und Nüchternheit, zu der bei Hegel das Äußerste an Pathos zusammenschrumpft, verleiht jenem Gedanken eine Würde, die er einbüßt, sobald er das eigene Pathos mit Trompeten instrumentiert. Die Bestimmung jenes Lebens wird verbürgt vom Gehalt seiner Philosophie. Keine war reicher und doch tiefer, keine unbeirrbarer und erfahrener zugleich. Und noch die Male ihres Misslingens sind geschlagen von der Wahrheit selber.